happy, geil drauf. Fettes Grinsen in der Fresse, wir sind Gamy. Ragnarok, online wird gezockt, die Monster mit einem Messer geschlagen. Das RL ist scheiße, morgen sind wir in GTA Online. Wir spionieren eine Insel aus, um sie später mit einem U-Boot auszurauben. Online! Wir klauen den Drogendealern ihre Sachen. Wir sind Gamer. Wir sind Gamer, haben kein Interesse an das fucking Real Life. Schleichen über die Insel, stecken das Geld ein und klauen die Drogen. RP Rufus klaut gleich ein ganzes Schiff. Kann man ja mal gebrauchen, lol, lol, lol. Lol, lol, lol.